Willkommen bei A, der Kurzfilm von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und heute also von und mit Jürgen. Irgendwann lassen wir diese Hinweise einfach weg und machen nur noch diese Intros. Also das ist echt, ich muss sagen, also das ist eine echt Konstante des Amüsements für mich. Ich stelle mir das wahnsinnig witzig aus eurer Perspektive vor, weil ihr nicht wisst, was ich irgendwie immer hier vorher irgendwie in der Gegend rumschleppe oder irgendwie so und das so aus dem Nichts kommt. Ja, aber das es ist ungefähr genauso lustig, wie du es vorstellst. Danke dafür. Wenn er dann irgendwann mal mit so einem 60-köpfigen Streichorchester irgendwie ankommt, dann bin ich beeindruckt. Ja, dann muss man mit Bayreuth reden, ob die nicht mal eben kurz was einspielen für uns. Ja, vor allem traue ich dem Kollegen, weiß man zu, dass er irgendwie Sting mal auf einmal hat oder so. Hast du gewusst, dass Sting, also es gibt Gerüchte, dass der irgendwie bei einem Konzertveranstalter dass der Konzertveranstalter irgendwas bei Sting gut hatte und der dann deswegen den Konzert in, um alle Städte in der Welt, in Forchheim gegeben hat. War der nicht? Der war doch neulich in Forchheim. Ja, aber vorher in Paris, Berlin, Madrid, Forchheim. Das ist doch die logische Fortsetzung. Ja, klar. Aber apropos logische Fortsetzung. Haben wir nicht eine Fortsetzungsgeschichte von dir, Jürgen? Beziehungsweise eine mit 10 Hinweisen? Also deine Einleitungen gefallen mir besser als deine Überleitungen, aber da kann man ja mal noch ein bisschen üben. Ja, ich weiß vor allem, wie furchtbar du sie findest und deswegen liebe ich es dir, so Brücken zu bauen, aha, die du so grausam findest, wie so mancher Lemming. Diese Brücke sollst du gehen. Im gleichnamigen Computerspiel Lemmings und trotzdem läuft sie hoch, weil es geht nicht anders. Ja, nee, ich nehme keine Brücken an, ich trete die mit Füßen. Ja, das ist sehr gut. Das muss man ja machen, wenn man über Brücken geht. Ja, ich frage mich, ob man dich dann irgendwie so als Tester für neu gebaute Brücken holt oder so. Ich mag keine Brücken und dann stampfst du drüber und gehen alle kaputt. Ich und meine Marschkapelle, weil ich habe gelernt, dass man mit Marschkapellen und irgendwie so einem Paradedings, wenn die alle im Gleichschritt laufen, dann kriegt man so eine Brücke ganz schnell klein. Genau, Gleichschritt ist schwierig. Erstens, danke an @podcasttipps, die zwar jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob das einer ist oder mehrere, hier so ein Twitter-Account, die haben mir zwar jetzt keine 10 Hinweise vorformuliert, aber mir doch zumindest den Themenimpuls gegeben. Erstens, 1916 erfand ich eine Sojawurst. Ein Formfehler verhinderte eine Anerkennung des Patents in Deutschland, wenigstens in England aber wurde es anerkannt. Boah, das klingt irgendwie total wie die Person, die irgendwann diese Erbswurst auch erfunden hat. Diese Erbswurst? Ja. Da war irgendwas, was na, war halt so diese Erbswurst? Ne, das ist halt einfach Erbsensuppe, also sprich Ja, ich weiß schon. Ja, und die dann einfach so in Wurstform gepresst, also sprich wie so beim Metzger, du gerade so Bierschinken und Co. so Wurst hast, die eben nicht im Naturdarm ist, weil sie eh aufgeschnitten wird, sondern in so einem Plastikdarm. Und sowas gibt's auch mit Suppe drin. Und eine ganz berühmte Variante davon ist eben Dosen, oder wie heißt das, also Erbswurst, das ist praktisch eingekochte, konzentrierte Erbsensuppe, die du halt in so einer Wurstform kaufst. Die schmeißt du dann in den Topf mit Wasser, kippst halt wieder das Wasser drauf, was vorher rausgekocht wurde, und dann hast du halt Erbsensuppe. Der Philipp hat erschreckend viel Wissen über Erbswurst. Ja. Zweitens. Das WDR2-Mittagsmagazin unterbrach sein Live-Programm, um über meinen Tod zu berichten. Sie saßen dabei dummerweise einer Falschmeldung auf. Sie spielten Trauermusik, mancherorts wurde Trauerbeflaggung aufgezogen. Beileidsbekundungen aus der ganzen Welt erreichten meine Hinterbliebenen. Andere Medien berichteten in der Folge ebenfalls über meinen Tod. Ich bin also einer der wenigen Menschen, die ihren Tod über- und miterlebt haben. Tatsächlich starb ich dann 6 Tage später nach einer Grippe und 3 Herzinfarkten mit den Worten: "Da jittet nix zur Krise." Oh. Juppie, hier ist das. Nein. Nee. Ich halte mich zurück, ich weiß es. Ja, sag's halt. Andersrum, hat diese Person, nein, wurde diese Person irgendwann mit einer völlig falschen Nationalhymne begrüßt? Das ist schon geil, wenn der Philipp hat schon so ein schlechtes Gewissen, dass er sich überhaupt nicht mehr lösen traut. Wurde die Person mit einer falschen Nationalhymne begrüßt? Ich muss mal meine Hinweise durchlesen, denn so genau weiß ich das gar nicht mehr. Ich wüsste nichts, nee, ich glaube nicht. Okay. Komm, rate doch, Hase. Ja, also mein Tipp wäre, dass es Konrad Adenauer ist. Ja. Aber wo ist die Geschichte mit der Nationalhymne? In Ermangelung einer, oh, jetzt wird's dünn, das Wissen. Aber ich bilde mir ein, dass es noch nicht offiziell beschlossen war, dass die dritte Strophe des Deutschlandliedes die Nationalhymne ist, zu dem Zeitpunkt. Okay. Und in Ermangelung von irgendeinem Lied, das man jetzt spielen kann, hat wohl eine Kapelle mal, ich weiß nicht, ob im Scherz, in der Not oder warum auch immer, einfach das Lied Heide Witzke, Herr Kapitän gespielt. Und es war halt, ja, dann irgendwie danach kam es dann wohl auf den Tagesordnungspunkt und wurde mal beschlossen. Okay. Absolut großartig. Ich habe ja bekanntlich eine Schwäche für Nationalhymnen. Einer der witzigsten Momente, also bin ich beinahe erstickt vor Lachen, war, als ich glaube, John Oliver hat mal ein Special gemacht über Putin. Und da gibt es eine Szene, wie quasi Putin in Ägypten begrüßt wird und halt offizieller Staatsempfang. Und die russische Nationalhymne, die ich ja abgöttisch liebe, gespielt wird. Aber so schief. Also ihr kennt es ja, dass in anderen Regionen halt irgendwie andere Töne als angenehm empfunden werden. Und sie haben es halt nicht wirklich so gespielt, wie es gehört, oder waren vielleicht auch tatsächlich nicht so talentiert. Auf jeden Fall ist diese russische mächtige Nationalhymne ungefähr so gespielt, als wenn du Shitty Flute eingibst auf YouTube. Und er steht halt mit einem stoischen Blick daneben und nimmt die halt ab, diese Hymne. Es ist zum Brüllen, das müsst ihr echt mal anschauen. Schön, sowas mag ich ja. Sehr gut. Also eine schnelle Google-Recherche hat ergeben, dass das tatsächlich Konrad Adenauer bei einem Besuch in Amerika passiert ist. Dass es in der Zeit, wo es noch keine offizielle Nationalhymne gab, dass er sich mit so Liedern wie Heide Witzka, Herr Kapitän oder Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien abgeben musste. Was sind die Eingeborenen von was? Trizonesien? Von Trizonesien. Was ist das? Geile Scheiße. Wow. Wahrscheinlich so nach dem Krieg, ja, haben die alle sich gedacht, so, ja, mit den Deutschen können wir es noch machen. So. Genau. Sehr gut. Ja, dann. Soll ich jetzt den Rest wirklich noch vorlesen? Ja, bitte doch. Drittens, Kolonien finde ich gut. Ist das der komplette Hinweis? Ja. Ein super Hinweis tatsächlich auch. Viertens, ich habe mein beachtliches Vermögen durch den Ankauf von Glanzstoffaktien fast vollständig verloren. Verloren? Fünftens, verloren. Wow. Ja, ja. Da hatte man ordentlich Kohle. Welche Vergnügen denn vorher gab? Ich weiß nicht in Aktien, glaube ich. Aber das mit dieser Glanzstoffaktie, das war ein richtig, richtig tiefer Griff ins Klo. Was ist denn ein Glanzstoff? Na, das war eine Firma. Glanzstoff. Und was haben die gemacht? Wahrscheinlich glänzenden Stoff. Okay. Nö, das war so Metzgereifachbedarf. Hat einfach damit nichts zu tun, ist aber nur der Familienname. Erbswurst haben die gemacht. Boah, ich will jetzt eine Erbsensuppe. Obwohl oft von Widerstandskämpfern im Zweiten Weltkrieg angesprochen, lehnte ich die Beteiligung ab. Trotzdem landete ich zeitweise in einem Lager der Gestapo, aus dem ich nach Vorspielen einer perniziösen Anämiekrankheit floh. Was ist denn perniziös? Das weiß ich nicht genau, ob das wirklich auch eine wirkliche Krankheit war oder ob er sich das einfach von irgendeinem befreundeten Mediziner auf so einen Zettel hat schreiben lassen. Okay. Also er hat eine Krankheit vorgetäuscht, um aus dem Lager zu entfliehen. Okay. Der Hund. Sechstens, in Klammern, Achtung, lang. Ich habe insgesamt 3 Patente. Eines davon für Verfahren zur Herstellung eines dem rheinischen Roggenschwarzbrot ähnelnden Schrotbrotes. Viele weitere Erfindungen wurden aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich patentiert. Darunter eine neue Tülle mit Klappen für Gartengießkannen. Oh, das kannte ich schon tatsächlich. Mit dem Fakt bin ich auch noch drauf gekommen. Eine von innen beleuchtete Stopfkugel. Darauf hatte AEG schon ein Patent, deswegen hat er keins bekommen und seine Erfindung wurde dann nur von seiner Frau benutzt. Es wurde benutzt. Eine Einrichtung zum Schutz gegen Blendung durch Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge, bestehend aus einem Kopfschirm oder einer Brille. Also, das klingt wie ein Cappy einfach, oder? Ja, dann noch eine Elektrobürste zur Schädlingsbekämpfung. Und einen ortsfesten Brausekopf für Gießkannen. Ortsfest? Weil meine, was heißt denn ortsfest? Ja, dass der halt nicht beweglich portabel ist. War. Moment, aber praktisch, wenn man den nicht bewegen kann. Ist beweglich? Vielleicht war oder? Dieser Brausekopf so fest über dem Blumentopf und du hast vielleicht oben nur, keine Ahnung, ich weiß es. Ja, okay, verstanden. Weil meine Patentbestrebungen eher so mittelmäßig erfolgreich waren, verschwieg ich in meinen Memoiren alle Aktivitäten diesbezüglich. Also er hat echt wahnsinnig viel erfunden, so sein Leben über, aber er hat in seinen Memoiren überhaupt nichts davon erfährt. Hey, da braucht man sich aber mal ehrlich gesagt nicht zu schämen. Also das ist ja jetzt nichts, was irgendjemand geschadet hat, weil es halt nichts, was in großer, breite Anwendung fand. Nee, aber das war halt ein stolzer Mann. So. Was ich witzig finde, ist halt die Bandbreite dieser Themen. Ja, so. Total. Also dieses Roggenschwarzbrot, das hat er halt irgendwie in der Nachkriegszeit erfunden, ne, wo halt irgendwie Essen knapp war und dann haben sie halt versucht, aus irgendwie anderen Dingen als Weizen irgendwie Brot zu backen oder irgendwie über die Runden zu kommen. Und in der Richtung hat er, ich glaube, sogar 3-4 Dinge entwickelt und erfunden. Also, ja, durchaus beachtlich. Siebtens, ich war der Oberbürgermeister von Köln, der jüngste in einer deutschen Großstadt. Jetzt muss ich nachrechnen, ich bin auch doof, dass ich mir das Alter nicht hingeschrieben habe. Das war im Jahr 1917 und geboren ist er 1876. Das macht dann nach Adam Riese 39. Ach, nicht schlecht. Nee, doch. Falsch. So, wer 41. Klickt denn dahin? 41 war es, nicht 39. Ich weiß nicht, ich klicke nicht. Achtens, ich war Oberbürgermeister von Köln. Zweimal sogar. Das zweite Mal aber nur für wenige Monate. Danach wurde ich von der britischen Militärregierung wegen Unfähigkeit entlassen. Unfähigkeit? Ja. Okay. Was genau haben die da bemängelt? Das weiß ich nicht, aber er hat, glaube ich, einfach nicht so richtig mitgespielt, wie die sich das vorgestellt haben. Also ich meine, dass er ein fähiger Oberbürgermeister war, das hat er ja vorher schon unter Beweis gestellt. Da war es etwas länger. Also er hat halt länger kooperiert mit denen im ausreichenden Maße und dann haben sie halt einfach gesagt, er ist unfähig. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, ja. Okay, alles klar. Da muss ich mal ein bisschen an die Begründung denken, warum damals die Band Renft und hört Pop kann alles. Da ging es um eine Ost-Rock-Band namens Renft und da gab es auch irgendwann eine Aussage. Da haben die dann gefragt, ja, sind wir jetzt verboten oder wie, dass wir nicht mehr auftreten können? Nein, sie sind nicht verboten. In der DDR wird nichts verboten. Ihre Band existiert nicht mehr. Und so ist das ein bisschen so wie bei so Begründungen. So ein, ist der unfähig? Ja, warum? Ja, weil er nicht die Befähigung besitzt. Aha. Und wieso? Ja, weil er nicht die Befähigung besitzt. Also so ist auch so ein bisschen hier, glaube ich, die Begründung zu sehen bei sowas. Neuntens. Orden, Ehrenbürgerschaften, Briefmarken, ja und ja. Denkmäler, ja. Ehrendoktor, auch ja. 23 Stück sogar. Wow. Auch ein Mercedes ist nach mir benannt. Was? Botte, hier habe ich mich irgendwo vertippt. Es ist ein Mercedes nach ihm benannt, der Adenauer Mercedes. Das war so die Staatskarosse. Aha, okay. Da habe ich irgendeinen Quatsch aufgeschrieben. Aber auf jeden Fall waren auch noch Preise, Stiftungen und was weiß ich noch alles nach ihm benannt. Und ein ICE. Okay, also ich glaube, den ICE haben wir langsam bei sehr, sehr vielen Personen, oder? Der taucht immer mal wieder auf, aber ich glaube, Himmelskörper ist noch unangefochten auf Nummer 1. Und Auto hatten wir, glaube ich, garantiert noch nicht. Auto ist neu, ja. Das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Oh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Zehntens. Mein Bundeskanzleramt trat ich im Alter von 73 Jahren an und setzte mich sofort für die Ernennung Bonns zur Bundeshauptstadt ein. So, ja, da hätte ich es dann, glaube ich, auch gewusst. Ich habe noch einen Funfact, weil wir gerade schon über die Findungen geredet haben. Die Kölner, also hier in seiner Heimatstadt, die nannten ihn Graupenauer, weil er den Graupenbrei erfunden hat. Also das war halt irgendwie sowas, was ganz schrecklich geschmeckt hat, aber halt gerade so nach dem Ersten Weltkrieg, Nahrungsmittelknappheit und so. Ja, halt nahrhaft. War das echt nahrhaft und einfach zu produzieren. Sehr schön. Danke, Ed, Podcast-Tipps. Ja, vielen Dank. Auch hier wieder, wenn ihr uns auch mal eine Folge schreiben wollt oder auch einfach nur einen Vorschlag habt, beides schön, schickt uns einfach eine Mail. Kontakt findet ihr auf das-a.ch. Bis dann, zum nächsten Mal. Denn hier ist jetzt Schluss. Wäre witzig, wenn es einer der Songs wäre, die als deutsche Nationalhymne missbraucht wurden. Ciao. Tschüss.